ich hoff, dass es bald ist, weil ich mich aufgehört hab zu fragen, was richtig oder falsch ist. Ich bring keine gute Laune, sondern Alk mit. Es wird noch früh genug sein, dass du alt bist. Ja, mein einziges Problem ist, dass ich jung und ehrlich bin, dumm und gefährlich bin und einen Grund mehr zu trinken. Such, um in Zukunft zu den Sternen zu finden oder irgendetwas, das meinen Kummer erklärt zumindest. Leute, die resigniert haben, sind hier nicht schwer zu finden. Doch ist es schwer, hier ein paar Leute mit Herz zu finden. Ich sehe eure Unzufriedenheit, obwohl es keinen Grund gibt. Nein, ich hab die Fähigkeit zu denken und zu viel Zeit. Das ist mein Problem. Du hast keins von beidem, also was ist dein Problem? Nein, es interessiert mich eigentlich einen Scheiß. Alles, womit ich zu kämpfen hab, ist die Leichtigkeit des Seins. Ach, ich verzicht auf den Scheiß und bleib allein. Das ist mein Leben, Punk, und ich fang leise an zu schreien. Das ist mein Leben, Punk, ich sollte Danke schreien und schweigen. Denn mein einziges Problem ist die Leichtigkeit des Seins. Ich verzicht auf den Scheiß und bleib allein. Das ist mein Leben, Punk, und ich fang leise an zu schreien. Das ist mein Leben, Punk, ich sollte Danke schreien und schweigen. Denn mein einziges Problem ist die Leichtigkeit des Seins. Ich bin gesund und frei und eigentlich an nichts gebunden. Und bevor ich dachte, ich kollabier, hab ich dich gefunden. Es waren dicke Stunden, eigentlich ist alles gut. Doch wahrscheinlich hab ich doch was anderes als alles gesucht. Ich lebe mein Leben für das andere Menschen töten würden. Doch selbst die höchste Hürde grenzt nicht an zerstörte Würde. Doch es gibt Tage, da hat selbst der Regen schlapp gemacht. Und irgendwie ist alles einfach röde Stier und abgefuckt. Ich schau da raus und frag mich selbst, was ist los? Warum werde ich diese Trauer und den Selbsthass nicht los? Alles, was ich hab in dieser Welt, lass ich los. Doch nicht einmal dein eigener Held macht dich groß. Ich lebe mein Leben nur für jeden Tag, an jedem Tag. Vielleicht ist man noch nicht mal froh, wenn man keine Probleme hat. Und ich muss eingestehen, dass das alles verrückt ist. Aber trotz dem ganzen Zeug hier fühle ich mich einfach nicht glücklich, Partner. Ich verzicht auf den Scheiß und bleib allein. Das ist mein Leben, Punk, und ich fang leise an zu schreien. Das ist mein Leben, Punk, ich sollte Danke schreien und schweigen. Denn mein einziges Problem ist die Leichtigkeit des Seins. Ich verzicht auf den Scheiß und bleib allein. Das ist mein Leben, Punk, und ich fang leise an zu schreien. Das ist mein Leben, Punk, ich sollte Danke schreien und schweigen. Denn mein einziges Problem ist die Leichtigkeit des Seins. Kann sein, dass jeder von euch das Leben für Schicksal hält. Mir ist alles scheißegal, mich interessiert nichts als Geld. Weil ich dann einfach auf jeden von euch scheißen kann. Wichtig ist nur, wie viel ich ohne Aufwand erreichen kann. Ich bin anspruchsvoll und deswegen bin ich mit nichts zufrieden. Und sehe einfach keinen Sinn darin, irgendeine Bitch zu lieben. Fuck it, ich mach einfach zu oft Probleme, wo keine sind. Doch in einem Leben, wie ihr es fühlt, seh ich keinen Sinn. Schau mich nicht so an, ich bin nicht daran schuld, Schmock. Homie, meine Generation hat einfach nur null Bock. Und weiß nicht genau, wie man Sinn von Unsinn unterscheidet. Findet alles scheiße, obwohl keiner von ihnen Hunger leidet. Ich komm nicht zu all dem Hass, Bitch, nein, er kommt zu mir. Ich bin immer nur dann glücklich, wenn ich etwas konsumier. Ich hör sie reden, doch ich weiß nicht, was sie meinen. Vielleicht ist mein einziges Problem die Leichtigkeit des Seins. Ich verzicht auf den Scheiß und bleib allein. Das ist mein Leben, Punk, und ich fang leise an zu schreien. Das ist mein Leben, Punk, ich sollte Danke schreien und schweigen. Denn mein einziges Problem ist die Leichtigkeit des Seins. Ich verzicht auf den Scheiß und bleib allein. Das ist mein Leben, Punk, und ich fang leise an zu schreien. Das ist mein Leben, Punk, ich sollte Danke schreien und schweigen. Denn mein einziges Problem ist die Leichtigkeit des Seins.